Zigarette, zuerst mal Zigarette. Max Schauer. Wir stehlen die Tage wie der Fuchs die Gans und brauchen zum Ausruhen kein Lorbeerkranz. Die Sonne versteckt sich vor dem Mond und der Mohund versteckt sich dann vor ihr. Und wer was leistet, wird belohnt. Aber wir bleiben einfach wir. Auf dem Schild der Lieblingskneipe fehlt ein U. Es fehlt da schon eine Weile. Es fehlt, gehört jetzt schon dazu. Sich nicht im Mund, aber wir drehen uns auch nicht mit ihm. Nein, die Kritiker der reinen Vernunft. Ja, wir bleiben einfach wir. Es ist nicht trostlos, es ist nicht feig. Wir strapazieren die Geduld, wir stehlen dir die Zeit. Die Partyraketen gehen steil. Morgen haben sie alle promoviert. Oasis waren, sind und bleiben geil. Aber wir bleiben einfach wie.